hinter uns haben. Bismillah. Echt? Sind es mehrere Bilder des Buches Takfir? Takfir, nein, nur ein kleines Buch. Ein Büchlein mit weichen, wie sagt man das? Diesen Umschlag, ja, blauer. Heute machen wir gut, warte.